Jahrelang hat der Fall Amanda Knox die Medien in aller Welt beschäftigt. Jahrelang hat die italienische Justiz versucht, den Mord an der 21-jährigen Meredith Kircher aufzuklären. Sie war 2007 in ihrer Wohnung im italienischen Perugia vergewaltigt und mit Messerstichen getötet worden. Schon früh gab es drei Verdächtige, nämlich Rudy Gede, Amanda Knox und ihren Ex-Freund Raffaele Sollecito. Aber immer wieder gab es neue Prozesse, Verurteilungen und Freisprüche. Bis das oberste italienische Gericht Amanda Knox und Raffaele Sollecito schließlich 2015 freigesprochen hat. Ein neuer Dokumentarfilm rollt den Fall Amanda Knox nun noch einmal auf. Die beiden Regisseure Rod Blackhurst und Brian McGinn haben viele der damals Beteiligten getroffen und mit ihnen gesprochen. Darunter Knox und Sollecito, aber auch Fahnder und Journalisten. Made headlines all over the world. The trial of the decade. It was just crazy. The whole world knew who I had ever had sex with. She was terrified. Amanda! I felt like a child again. And I knew. I was a kid. Ein Ausschnitt aus dem neuen Dokumentarfilm Amanda Knox, der ab 1. Oktober beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist. Ich habe die beiden Filmemacher Blackhurst und McGinn getroffen und sie zunächst gefragt, der Fall hat knapp 8 Jahre lang die Justiz und die Medien beschäftigt. Seit 2015 ist Ruhe. Warum gerade jetzt ein Film? Well, we actually started making this movie in 2011. Wir haben bereits 2011 mit unserem Film angefangen. Und es stimmt, juristisch ist der Fall seit 2015 mit dem Urteil des obersten italienischen Gerichtshofs abgeschlossen. Uns hat aber schon von Anfang an eher interessiert, wie die Beschuldigten diese 8 Jahre seit 2007 erlebt haben. Für uns war das ein logischer Zeitrahmen, um uns diese Erfahrungen noch einmal anzusehen. Wie schwer ist es, nicht selbst eine Seite einzunehmen? Als Filmemacher sind wir in der guten Position, dass wir zu keinem Ergebnis kommen müssen. Uns ging es um die persönlichen Erlebnisse. Wir wollten verstehen, warum der Fall Knox zu dieser großen Geschichte wurde, die uns eben auch entsprechend in den Medien präsentiert wurde. Viele der Angeklagten hatten nicht das Gefühl, dass sie sich in den Darstellungen in den Medien wiederfinden. Und in unserem Film haben sie nun die Gelegenheit bekommen, ihre Erlebnisse zu teilen, und wir konnten ein akkurates Porträt von ihnen geben. Akkurat ist ein interessantes Wort. Wie akkurat kann man sein in so einem Fall? Das stimmt. Wir waren nicht vor Ort, als Meredith Kircher starb. Wir haben aber die Menschen treffen können, die im Zentrum der Geschichte standen und die mit uns über ihre Erfahrungen eben gesprochen haben. Wir wollten also als Filmemacher von innen nach außen auf den Fall schauen und nicht umgekehrt. Sie haben dafür auch Aufnahmen aus dem Gerichtssaal benutzt und auch von dem Tatort, wo Meredith Kircher 2007 umgekommen ist. Wie sind Sie da rangekommen und was hatten Sie für Eindrücke, als Sie dieses Material gesehen haben? Für uns war es wichtig, das Material so zu benutzen, dass es dabei half, die Geschichte zu erzählen, dass die Zuschauer verstehen, warum es ein so tragischer Fall war und dass sie die einzelnen Personen besser kennenlernen. Amanda Knox, Raffaele und den Staatsanwalt Giuliano Minini. So haben wir das Material ausgesucht. That was really the way that we kind of zeroed in on what we should use in the film. Ein Problem bei dem ganzen Fall ist ja auch Tatsache die Polizei, die teilweise nicht sehr sauber gearbeitet hat, wenn es zum Beispiel um Spuren ging und so weiter. Sie haben mit dem leitenden Fahnder gesprochen, mit Giuliano Minini. Wie selbstkritisch hat er sich Ihnen dargestellt? In the film, Giuliano Minini talks about how he feels like. Im Film spricht er darüber, dass er ein Mensch ist und auch Fehler gemacht hat. Er verteidigt seine Arbeit aber auch. Und weil uns ja auch hier die Person interessierte, erzählte er uns über seine katholische Kindheit. Er erzählt, wie er die Kircher-Familie erlebt hat und Raffaele und Amanda. Das war für uns wichtig. So those were the really important things for us to focus on. To add to what Brian is saying, you know. There will always be these conversations. Es wird immer Diskussionen um die Untersuchung geben, weil der Fall 8 Jahre dauerte und es so viele unterschiedliche juristische Entscheidungen gab. Wir hoffen, dass wir mit dem Film auch Diskussionen darüber anregen können, warum wir diese Geschichten alle hören wollten. Dass wir uns diese Frage stellen, was uns als Gesellschaft wichtiger ist, uns unterhalten zu lassen oder eben doch informiert zu werden. Das sind Tatsache Fragen, die auch dann die Zuschauer angehen, weil wir sind diejenigen, die natürlich die Boulevardmedien auch immer verfolgt haben. An dieser Stelle kommt dann der britische Journalist Nick Pease hinein, der hat damals für den Daily Mail berichtet und er ist relativ selbstkritisch. Auch er hat diese Geschichte ausgeschlachtet. Sie aber gehen jetzt nicht so sehr in die Tiefe. Sie nennen einige der Schlagzeilen, die es damals gab. Gleichzeitig war ja der Antrieb der Medien sicherlich auch nicht die Menschen zu zeigen, sondern weil es ja eben auch sowas fast Mythisches hatte. Die böse Frau, die fast die Hexe, all diese Worte wurden benutzt. We understood that this story had been made to be about Amanda. Aber alle Geschichten haben sich um Amanda gedreht. Und wir wollten verstehen, warum das so war. Warum die Geschichten so schwarz-weiß waren. Entweder haben diese Geschichten etwas ausgelöst, vor dem wir alle Angst hatten, oder sie haben uns in unseren Befürchtungen am Ende dann doch bestätigt. In these events and circumstances. Ich glaube, der Film zeigt unterschiedliche Perspektiven. Deswegen war es uns wichtig, auch die Perspektive der Medien mit einzubeziehen, weil wir eben nur durch die Medien glaubten, den Fall zu verstehen. Aber dann gibt es den Blick auf Amanda und Raffaele, auf die Kirschers. Diese verschiedenen Seiten kollidieren. Interessant fand ich auch den letzten Satz von Giuliano Menini, dem Fahnder, der gesagt hat, er weiß nicht, was die Wahrheit ist, wer nun was getan hat, aber am Ende wird es vielleicht so etwas wie eine höhere Gerechtigkeit geben. Ist das nicht auch ein bisschen ein Armutszeugnis für die Justiz? Well, I think Giuliano says in the film that he is of course a man of faith, but he's also a man of the law. Giuliano sagt im Film ja auch, dass er ein gläubiger Mann ist. Aber er ist eben auch Jurist. Er arbeitet also unter zwei verschiedenen moralischen Richtlinien. Sein Job war es, die Angeklagten zu verfolgen. Seine Position hat sich vielleicht auch durch das letzte Urteil geändert. Ich glaube, alle Protagonisten unseres Films sind recht komplizierte Menschen. Dass Giuliano das eben am Ende des Films sagt, macht ihn aber auch menschlich. Das sagt Rod Blackhurst, der zusammen mit dem amerikanischen Regisseur Brian McGinn einen Dokumentarfilm über den Fall Amanda Knox gedreht hat. Ab kommendem Samstag ist der Film beim Streamingdienst Netflix zu sehen.